entfrägst du mir nicht, was die Front des X mit Ehren nicht ein. Sich ihn fragen. Dein Haupt fänd ich für den Herd, nun sorg es ihn nicht zu lösen. Drei mir Fragen stell ich mir frei, dreimal muss ich's treffen. Hörtest dich viel auf der Erde rücken, die Welt durchwandert ist weit. Nun sage mir schlau, welches Geschlecht tagt in der Erde tiefe Tage die Nebelungen, die Heim ist ihr Land. Schwarzalben sieht sie, Schwarzalben dich hütet als Herrscher sie einst. Zwingende Kraft zähmt ihm das fleißige Volk reicher Schätze, schimmernden Mond. Häuften sie ihm, er sollte die Welt ihm gewinnen. Weist du mir aus der Erde Nabelnest. Nun sage mir schlicht, welches Geschlecht wohnt auf der Erde. Wuchtet ihr Riesengeschlecht. Riesenheim ist ihr Land. Fasold und Fafner der rauen Fürsten eigenten Nibelungsmacht in Gewalt. Run. Gelöst. Nun, Wanderer, geh